Ja, ich freue mich, dass wir heute Morgen weitermachen mit diesem 42-Tage-Gemeindeprojekt Leben für meine Freunde. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und er möchte uns bei dieser Rettungsaktion dabei haben. Ich finde das eine ganz mutmachende Herausforderung und wir haben ja diese ersten Gedanken dazu schon letzten Sonntag bedacht und hoffentlich schon in der vergangenen Woche gut durch diese VIP-Karten, die hier vorne auch noch liegen, umgesetzt. Der zweite Teil heute lautet: Ich verbreite die gute Nachricht von Christus so, wie es mir entspricht. Wenn ich beim Thema der Verbreitung der guten Nachricht von Christus an meine Jugend und Zeit als junger Erwachsener denke, dann erinnere ich mich eigentlich nur an einem Stil, mit dem das versucht wurde. Alle paar Jahre machten einige Gemeinden eine große evangelistische Großveranstaltung, ein großer Saal oder ein Zelt, je nach Stadt oder Landgegend wurde organisiert, ein Redner und Musiker. Das war an sich ja nichts Schlechtes. Das Problem war jedoch folgendes. Direkt vor der Evangelisation gingen wir von Haus zu Haus, da viele von uns gar nicht so recht wussten, was wir denn an den Haustüren sagen konnten und sollten, ergaben sich auch selten Gespräche. Meistens gaben wir den Leuten einfach nur ein Traktat und eine Einladung in die Hand oder wir steckten die Einladungszettel in die Briefkästen, beteten dafür, dass die Leute diese lesen und dann eben auch kommen. Die Mehrzahl der Traktate und Einladungen landete sofort im Altpapiercontainer. Das Ergebnis, es kamen nur wenige zu den Veranstaltungen. Evangelisation war so, als packten wir als Gemeinde alle 2 bis 3 Jahre einen ganz großen Vorschlaghammer aus, da ist er, und machten damit einen ganz kräftigen Rundumschlag. Viele Menschen hätten Jesus Christus sicherlich gerne kennengelernt, aber sie fürchteten, wenn Gemeinden den Evangelisationsvorschlaghammer schwangen. Die Leute wollten gar nicht bekehrt werden. Diese Menschen waren nicht vom Evangelium abgeschreckt, denn sie hörten es ja gar nicht. Sie waren schon vorher von der Art, wie wir sie einluden, und evangelisierten abgeschreckt, wenn einzelne Menschen sich dann trotz allem einmal aufmachten, zu einer dieser Evangelisationsabende kamen, dann hörten sie dort auch oft keine Frohbotschaft, sondern allermeistens eine Drohbotschaft. Von denen, die Jesus annahmen, nahmen eine ganze Reihe Jesus nicht deshalb in ihr Leben auf, weil sie die rettende Liebe Gottes verspürten, sondern nur deshalb, weil sie schlichtweg Angst hatten vor einem richtenden Gott. Das war Grund für eine Entscheidung. Grausam. Je nach Landstrich waren die Methoden und Auswirkungen unterschiedlich. In Hamburg am Holstenwall haben wir als junge Leute zu der damaligen Zeit eine jugendgerechte Art, die Gospel Night, entwickelt. Das war schon ein Erfolgsrezept und Schluss mit dem Vorschlaghammer. Gospel Night war also viel Musik, evangelistische Musik, Deutsch und Englisch, eine wirklich prägnante kurze Andacht und hinterher viel Zeit zum Essen, Trinken und vor allen Dingen zum Sprechen. Ihr Lieben, bevor wir weitermachen, möchte ich mit euch 2 Dinge tun. Ich möchte diesen Vorschlaghammer aus dem Raum schmeißen und aus unseren Gedanken verbannen. Also, bitte Fenster auf. Ich wollte ihn nicht durch die Scheibe schmeißen, aber er fliegt raus. Der Vorschlaghammer der Evangelisation. Das ist ganz wichtig, dass wir das rausschmeißen, auch aus unserem Leben, aus unserem Denken. Es ist nämlich eine Lüge, dass es nur einen Evangelisationsstil gibt. Und zweitens möchte ich mit uns beten, und zwar für 4 Dinge. dafür, dass Gott unseren Gemeinden vergibt, dass wir so lange einer Lüge aufgesessen sind und gedacht haben, es gäbe nur eine Methode zu evangelisieren und das sei die mit diesem Vorschlaghammer. Zweitens dafür, dass Gott heute Morgen uns Evangelisationsstile zeigt, die uns und den Menschen, die wir erreichen wollen, dann eben auch entsprechen. Und drittens für Menschen, die Jesus nicht kennengelernt haben, weil sie immer nur Angst davor hatten, von so einem Vorschlaghammer getroffen zu werden. Ich kenne solche. Für Menschen, die sich nur aus Angst vor einem richtenden Gott zu Jesus bekehrt haben und nicht deshalb, weil Gott sie liebt, weil Gott sie retten möchte. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, bitte vergib uns Christen, dass wir viele von uns lange Zeit einer Lüge aufgesessen sind und gedacht haben, es gäbe eben nur eine Methode zu evangelisieren. Und das sei die mit diesem Vorschlaghammer. Bitte zeig uns Evangelisationsstile, die uns und den Menschen, die wir erreichen wollen, entsprechen. Bitte heile die Menschen, die von dem Vorschlaghammer sogar getroffen wurden, auch hier in unseren Reihen. Und bitte gib den Menschen, die Angst vor dem Vorschlaghammer hatten und dich deshalb nie kennengelernt haben, eine neue Chance, dich doch noch kennenzulernen. Amen. Ich finde, es ist toll, dass wir aus der Bibel, aber auch aus unserem Leben heraus wissen, dass jeder von uns ein einzigartiges Exemplar auf dieser Welt ist. Im Äußeren und in der Veranlagung. Und das immerhin schon bei knapp 8 Milliarden Menschen. Wahnsinn, da gibt's kein Doppel. Irre, ne? Im Psalm 139 heißt es, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Wunderbar, einzigartig, jeder von uns hier ist ein Unikat. Deshalb ist heute bei der zweiten Einheit auch so ein Fingerabdruck da oben drauf. Jeder Fingerabdruck von circa 8 Milliarden Menschen ist unterschiedlich und jede Art und Weise, sich zu geben, mit dem anderen zu kommunizieren, ist individuell. Deshalb funktioniert das mit dem Vorschlaghammer auch nicht. Das mit dem Evangelisieren ist bis heute für viele Christen ein Problem. Viele würden gern mithelfen, dass ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Verwandten auch Jesus kennenlernen. Wie kann man einen Mitmenschen auf eine schöne Art die rettende Botschaft von Jesus Christus weitergeben? Es gibt eine fantastische geistliche Formel, die lautet MGW gleich SDS. Wir leben ja heute in dieser Abkürzung, nicht? Wenn jemand mit dem anderen nicht mehr spricht, sondern nur noch so eine SMS oder Mail schreibt, dann heißt das ja dann immer zum Schluss, nicht? LGB, nicht? Also lieben Gruß Bernd, nicht? Das ist so, nicht? Oder im Fernsehen gibt's ja auch mit den Abkürzungen nur mit großen Buchstaben ganze Serien, die sich sogar Jahre halten. Vielleicht führen wir das mal ein bei uns in den Gemeinden und sagen MGW gleich SDS. MGW steht für maximale geistliche Wirkung und SDS steht für das Wichtigste dieses heutigen Tages, nicht dieses Tages, sondern ab heute das Wichtigste für jeden von uns, sei du selbst. Was ist damit gemeint? Im Psalm 139, Vers 14 heißt es, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Als Gott uns schuf, hat er nicht eine Armee von lauter identischen Menschen geklont, sondern er erschuf jeden einzelnen von uns als ein Original. Keiner von uns gleicht dem anderen, nicht einmal eineiige Zwillinge. Wir haben alle unterschiedliche Charaktere und auch unterschiedliche Begabung und unterschiedliche Fähigkeiten. Nun ist es nicht so, dass ein paar von uns Gott ganz gut gelungen sind und die anderen nicht. Nein, Gott hat jeden von uns ganz fantastisch hingekriegt. Jeder von uns ist auf seine Weise gut, ja, ich möchte sagen, sehr gut. Gott hätte uns sicher nicht so unterschiedlich gemacht, wenn er sich gewünscht hätte, dass wir alle gleich denken und alle das Gleiche tun. Wir dürfen, können und sollen unsere Vielfalt zu Gottes Ehre ausleben. Für die Evangelisation bedeutet das, wir dürfen und sollen sogar unsere unterschiedlichen Fähigkeiten nutzen, um die Liebe Gottes und die Botschaft, dass Jesus Christus uns retten kann, in dieser Welt weitergeben. Nur wenn jeder von uns, was Gott in ihn an Gaben und Fähigkeiten hineingelegt hat, beim Evangelisieren nutzt, ergibt sich eine maximale geistliche Wirkung. Nochmal, nur wenn jeder von uns das, was Gott in ihn an Gaben und Fähigkeiten hineingelegt hat, beim Evangelisieren nutzt, ergibt sich eine maximale geistliche Wirkung. Aber damit wir unseren individuellen Evangelisationsstil nutzen können, müssen wir ihn natürlich auch kennen. Natürlich gibt es da auch Mischformen, aber es hilft ungemein, wenn jeder Christ in etwa weiß, welcher Evangelisationsstil eigentlich zu ihm passt, welches dein und dein und dein Stil ist, der du bist. Und damit wir unseren persönlichen Evangelisationsstil erkennen können, möchte ich uns heute Morgen einmal 6 verschiedene Stile vorstellen. Ich habe dazu mal einige Sachen mitgebracht. Für die, die hinten sitzen, zunächst mal eine Flasche edlen Wein. Als zweites eine Geldkassette. Die ist leer, keine Angst, also lohnt nicht. Als drittes ein Glas Marmelade. Wer mich kennt, weiß, da ist in jedem Fall was mit Kirschen drin. Dann eine Konservendose. Und eine Flasche Bier. Alkoholfrei. Diese 5 Gegenstände haben alles eins gemeinsam. Sie sind alle verschlossen. Sie sind alle zu. Und der 6. Gegenstand ist kein Vorschlaghammer, sondern ist ein Bastelhämmerchen. 180 Gramm, ganz leicht. Der da draußen ist 12 Kilo. Wenn wir nun diesen Vorschlaghammer nehmen, der kann ja auch ein bisschen kleiner sein, dann würden wir alle diese verschlossenen Sachen irgendwie aufkriegen. Das wird gehen. Aber sie würden dabei alle kaputt sein. Und ob wir das, was dann aus dem Glas kommt, noch trinken sollten, das weiß ich nicht. Man braucht, um die verschiedenen Sachen hier ordentlich aufzumachen, geeignete Öffner. Wir können viele von den Menschen, die um uns herum leben, ein Stück weit mit diesen geschlossenen Sachen hier vergleichen. Viele Menschen wissen nicht, was Jesus Gutes für sie bereithält. Sie sind deshalb oft gegenüber der guten Nachricht, die wir ihnen bringen wollen, einfach verschlossen zu. So wie es bei den verschlossenen Sachen, die hier auf dem Tisch stehen, den jeweils richtigen Öffner braucht, so braucht es auch für die Menschen, je nach ihrem Typ, jemanden, der entsprechenden Evangelisationsstil hat, um den anderen Menschen für Jesus zu öffnen. Gehen wir zunächst zu diesem beziehungsorientierten Stil. Dieser erste Stil, den ich vorstellen möchte, ist gut vergleichbar mit so einem Korkenzieher, ein Weinflaschenöffner. Wer Beziehung pflegt, trinkt vielleicht auch gerne mal mit Freunden ein gutes Glas Wein. Daran kann man sich das gut merken. Ein Korkenzieher, den dreht man ja langsam in den Korken hinein und dann kann man die Flasche mit ein bisschen Kraftanstrengung öffnen. Bei Beziehung ist das so ähnlich. Sie fallen nicht vom Himmel, sondern sie müssen nach und nach, Stück für Stück, in einem langen Zeitraum eventuell aufgebaut werden. In der Bibel ist der Matthäus ein tolles Beispiel für so einen Lebensstil. Matthäus war ein Zollbeamter. Viele Menschen in der Stadt kannten ihn und er hatte allen Anschein nach auch viele engere Freunde. Eines Tages lernte Matthäus Jesus kennen. Die Beziehung zu Jesus Christus veränderte sein Leben. Matthäus war so von Jesus begeistert, dass er sich sagte, ey, diesen Jesus, den müssen meine Freunde unbedingt kennenlernen. Und was macht er? Er schmeißt eine Party, eine Matthäus-Party, mit leckerem Essen, super Getränken und so weiter. Und zu dieser Party lud er alle seine Freunde ein, aber außer ihnen lud er noch jemanden ein, seinen neuen Freund Jesus. Matthäus versuchte nicht, seinen Freunden Jesus mit Argumenten schmackhaft zu machen. Er lebte einfach weiter intensive Beziehungen, eben Freundschaften. Das schaffe Vertrauen. Und weil Vertrauen zueinander da war, konnte er Jesus nach und nach auch allen seinen Freunden lieb machen. Der beziehungsorientierte Stil ist eine ganz tolle Gabe. Damit kann man viele Menschen für Jesus gewinnen. Wenn dieser Stil dein Stil ist, dann nutze ihn. Er ist sehr wertvoll, aber sei du selbst. SDS. Als zweites haben wir den intellektuellen Stil. Mit einem Korkenzieher kann man Weinflaschen öffnen, aber keine Geldkassette. Dazu braucht man einen anderen Öffner, einen Schlüssel. Ein Schlüssel schiebt sich im Schloss genau an die richtigen Stellen und man kann dadurch die Geldkassette oder was anderes Verschlossenes ist, zum Beispiel die Tür, öffnen. Aber wenn diese kleinen Zacken, die ja manchmal unscheinbar groß oder klein sind, wenn die nicht an der richtigen Stelle sitzen, dann funktioniert es nicht. Dieser intellektuelle Stil ist also vergleichbar mit einem Schlüssel. Das war der Stil von Paulus. Paulus war ein Denker. Er hatte studiert, er liebte Auseinandersetzungen. Und wenn er mit jüdischen Landsleuten in der Synagoge zusammen war, bewies er ihnen anhand des Alten Testamentes, dass Jesus der Messias ist, den die Propheten Gottes vor langer Zeit schon angekündigt hatten. In Athen diskutierte Paulus mit den griechischen Philosophen. Diese Leute hatten einen Altar für einen unbekannten Gott gebaut. Und Paulus sagte ihnen, ich kenne diesen unbekannten Gott. Und hatte damit sofort eine Gesprächsbasis auf intellektueller Ebene. Menschen, die wissbegierig sind, die gerne lesen, gerne argumentieren, gerne Zusammenhänge erforschen, das sind oft solche, die ein Türöffner für intellektuelle Menschen, für Gott sein können. Wenn du einen solchen intellektuellen Stil hast, dann ist das ganz toll. Dann setz ihn auch ein. Dadurch merken die Menschen, dass man, wenn man Christ werden möchte, nicht vorher den Verstand an der Garderobe abzugeben hat. Der intellektuelle Stil ist wichtig, aber immer sei du selbst. Und dann kannst du damit auch die Geldkassette aufschließen. Der dritte Stil, den ich vorstellen möchte, ist der zeugnishafte Stil. Dazu passt das Symbol gut von so einem Glasöffner. Also bei uns ist das meistens die Hand. Die ist noch kräftig und groß genug. Aber da, wo es ein bisschen schwieriger wird, da gibt's auch so ein Gerät. Das drückt man dann oben über den Deckel und dann dreht man kurz und dann hat man das Glas auch auf. Nicht jeder ist ja ein Beziehungsmensch, aber vielleicht hast du etwas Besonderes von Gott erlebt oder mit Gott erlebt. Gott hat dich vielleicht von einer Sucht befreit. Oder du hast ein handfestes Zeichen oder ein Wunder erlebt mit Gott, dann kannst du das weitererzählen. Erfahrungsberichte, die bestätigen, dass Jesus lebt, dass man ihn konkret im Alltag erfahren kann, sind handfeste, sind schmackhafte Begegnungen. Genau dazu ist der zeugnishafte Stil äußerst wertvoll. Da heißt es im 1. Johannesbrief 1, Vers 3, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter. Also nicht irgendetwas Angelerntes, sondern nur etwas, was du selbst erlebt hast, das gibst du in diesem zeugnishaften Stil weiter. Und ich weiß, dass es in dieser Gemeinde ganz viele gibt, die Gott auf wundervolle Weise erlebt haben. Manche in dieser Gemeinde haben körperliche Heilung erfahren. Anderen hat Gott aus ausweglosen Situationen herausgeholfen. Das sind Erlebnisse. Erzähle sie weiter. Wenn du zu dieser Gruppe von Menschen gehörst, dann kannst du gut andere damit erreichen, indem du ihnen einfach von deinen Erlebnissen erzählst. Deshalb ist es wichtig, sei du selbst. Dann kommt der dienende Stil. Manche Menschen kann man mit so einer von allen Seiten fest verschlossenen Dose vergleichen. Und wenn man heutzutage mal in einem Supermarkt ist, dann ist es schier unübersichtlich, wie viel fest verschlossene Dosen dort sind. Übertrag das Bild mal auf die Schneverdinger Bürger. Ganz viele fest verschlossene Dosen. Sie sind absolut zu für die gute Nachricht von Jesus. Solche Menschen wollen keine Beziehung, auch keine Gespräche über Gott, und sie interessiert auch nicht, was manche Menschen mit Gott erlebt haben. Also dieser Stil mit dem Marmeladenglas und mit dem Glasflaschenöffner, ne, der dienende Stil, das funktioniert auch bei denen nicht. Der erzählende Stil. Um an solche Leute heranzukommen, braucht es einen Dosenöffner. Den macht man da so rüber und dann drückt man und dann dreht man hier und dann geht die Dose auf. Ein Büchsenöffner, so ein Dosen- oder Büchsenöffner, ist der dienende Stil. In der Bibel gibt es ein ganz tolles Beispiel für diesen Stil von einer Frau, die diesen Stil geradezu lebte. Da heißt es in Apostelgeschichte 9, 36, in der Stadt Joppe lebte eine Frau, die sich zu Jesus bekannte. Sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen. Ein kleiner Satz. Ich weiß nicht, wie oft du schon Apostelgeschichte gelesen hast in deinem Leben, aber ist dir dieser Satz mal aufgefallen? Tabitha tat viel Gutes und half den Armen. Das ist ganz typisch für diesen Stil von Evangelisation. Diese Leute stehen nicht im Vordergrund, sie reden oft auch nicht viel, sie bieten einfach ihre Hilfe an. Egal, ob das Menschen sind innerhalb der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Also wenn du mich bei deinem Umzug brauchst, dann ruf mich an, da wo ich kann, helfe ich dir. Oder wenn ich dir mal die Kinder abnehmen soll, weil irgendetwas Besonderes ist, dann schreib mir doch einfach kurze Nachricht. Oder du sagst, Frau, sowieso, ich weiß, Sie können momentan nicht so gut laufen, da kann ich Ihnen doch gerne beim Einkaufen helfen, wenn Sie möchten. Das tat Tabitha. Das klingt zunächst nicht spektakulär, das ist aber ganz entscheidend. Menschen mit einem dienenden Stil kommen an Menschen heran, die andere niemals erreichen. Irgendwann fragen nämlich die Menschen denen, die sie dienen, ey, warum machst du das eigentlich immer wieder für mich? Und dann genügt ein Satz. Tja, ich habe erlebt, wie Jesus mir geholfen hat, und da möchte ich aus Dankbarkeit etwas für andere tun. Sei du selbst. Ganz einfach. Das ist dieser dienende Stil. Dann gibt's den einladenden Stil. Das ist auch eine ganz besondere Begabung. Der nächste Stil lässt sich eben gut durch ein Bierflaschenöffner symbolisieren. Es ist der einladende Stil, so wie man jemanden mal auf ein Bier zu sich nach Hause oder in die Gaststätte einlädt, so laden diejenigen, die diesen Stil haben, gerne auch andere zu Veranstaltungen oder zu besonderen gemeindlichen Anlässen an. Ein klasse Beispiel für diese Gabe ist eine Person, eine Frau, der Jesus einmal an einem Brunnen begegnete. Damals hatten sie kein Bier, sondern nur frisches, sauberes, gut schmeckendes Brunnenwasser. Jesus bat die Frau um einen Schluck Brunnenwasser. Über das Wasser kommen die beiden ins Gespräch. Jesus sagt der Frau, dass er auch ein Wasser anzubieten hat, eines, das ihr Durst ein für alle Mal stillen kann. Die Frau kapiert zunächst nicht, was Jesus meint, und Jesus lenkt das Gespräch auf das Thema Beziehungen, Liebe, Scheidung und so weiter. Da hatte diese Frau schon einiges erlebt. Auf einmal versteht sie, dass Jesus etwas anzubieten hat, das die tiefe Sehnsucht ihres Lebens stillen kann, nämlich Liebe. Als die Frau das kapiert, rennt sie in die Stadt und lädt alle ein, doch mit vor das Stadttor zu kommen, um auch diesen Jesus kennenzulernen. Bestimmt kann dieser Jesus auch den Durst eures Lebens stillen. Kommt doch mal mit, lernt ihn mal kennen. Und durch ihren einladenden Stil kam damals fast ein ganzes Dorf zum Glauben. Ein Bibelvers dieser Art von Evangelisation unterstreicht, der steht im Lukas 14, da heißt es, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Wenn du diesen Stil hast, dann freu dich. Menschen werden sich nämlich gerne von dir einladen lassen, auch mal auf ein Bierchen. Also, sei du selbst. Jetzt kommt zum Schluss ein Stil, wo eben nichts Verschlossenes da ist. Das ist der konfrontative Stil. Und dafür steht dieses kleine Hämmerchen. Dieses Hämmerchen symbolisiert das so gut. Auch dieses Hämmerchen kann ein Öffner sein. Das Coole an so einem Hämmerchen ist, dass er ja fast alles aufkriegt, aber manchmal auch kaputt macht, was wir hier an Sachen haben. Man muss es jedoch recht behutsam einsetzen, sonst gibt es nur Bruch und Scherben. Also hiermit kann man ja auch nur ganz feine Dinge hämmern und der ist ganz klein und okay, ich brauche den zum Basteln, da brauche ich sowas Kleines. Man muss ihn behutsam einsetzen, sonst gibt es Scherben. Also Könner öffnen hiermit zum Beispiel auch die Bierflasche. Die Weinflasche geht schlecht, wenn der Hals oben abbricht, dann fallen Glassplitter in den kostbaren Wein, das wäre schade. Die Geldkassette ist zu sicher, dafür ist der Hammer zu klein. Aber in der Bibel ist der Petrus ein ganz interessantes Beispiel für diesen Stil, denn Petrus war vom Typ her und in seiner Eigenart so ein richtiger Draufgänger. Als Jesus einmal auf dem Wasser lief, sagte er, Herr, wenn du damit einverstanden bist, dann möchte ich gerne auf dem Wasser zu dir kommen. Und Jesus sagte, komm. Und Petrus, der steigt aus auf dem Boot und steht auf dem Wasser, ganz fest. bis zu einem gewissen Punkt, wo er eine Welle sieht und dann geht er auf einmal unter. Aber zunächst mal stand er auf dem Wasser. Als Jesus verhaftet wurde, griff Petrus zum Schwert und begann dann, Jesus zu verteidigen. Dabei hieb er einem Diener des hohen Priesters das Ohr ab. Als die ersten Gläubigen am Pfingstfest den Heiligen Geist bekamen und die Leute sich wunderten, hielt Petrus, Beruf Fischer, spontan eine gewaltige Predigt. Und die Leute wunderten sich, wieso er das so gut konnte. Er nahm dabei kein Blatt vor den Mund, er sagte den Menschen knallhart: Hallo Leute, ihr müsst unbedingt von euren Sünden umkehren und euch bekehren. Und durch diese Predigt von Petrus kamen auf der Stelle 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Auch wenn vielleicht manche da anders denken, der konfrontative Stil hat auch seine Berechtigung. Der Bibelvers zu diesem Stil, 2. Timotheus 4, Vers 2, verkünde den Menschen Gottes Botschaft, setz dich dafür ein, ob es den Menschen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist, lehre sie in aller Geduld. Also wenn du diesen Stil von Gott bekommen hast, dann darfst und sollst du ihn auch nutzen. Ich sag's mal so, er ist anstrengend, aber sei du selbst. Wir haben jetzt die 6 verschiedenen Stile durchgesprochen. Der beziehungsorientierte Stil, eine gute Flasche Wein und ein Korkenzieher. Der intellektuelle Stil, etwas, was verschlossen ist, durch einen Schlüssel zu öffnen. Der zeugnishafte Stil, entweder die Hand oder der Glasöffner. Der dienende Stil, die allseitig verschlossene Dose mit dem richtigen Dosenöffner. Der einladende Stil, der Bierflaschenöffner. Und der konfrontative Stil, das kleine Hämmerchen. Kein Vorschlaghammer, das kleine Hämmerchen. Die Frage an dich, was ist dein Stil? Wo hast du dich hier entdeckt? Welches ist der Stil, der dir am ehesten entgegenkommt? Überlege das einmal. Klar, vieles ist auch eine Mischform, das sagte ich bereits am Anfang. Aber welches ist der Stil, den du freisetzen kannst, damit du das leben kannst, was Jesus in dich an Gaben und Fähigkeiten hineingelegt hat? Entscheidend ist, dass du Angst fängst zu leben, was du bist und dir bewusst wirst, wow, ich wusste ja gar nicht, dass ich intellektuell bin. Dass ich intellektuell sein kann. Das habe ich noch gar nicht entdeckt. Aber vielleicht wird dir das jetzt deutlich. Wenn ich mehr der Einladende bin, dann darf ich einladen und da kann ich mich voll auf das mit Einladungen konzentrieren. Wenn ich der Konfrontative bin, dann darf ich das sein. Und wenn du der Dienende bist, dann diene mit allem, was du hast. Setz das aber ganz ein. Spürt ihr etwas von dem Potenzial, das freigesetzt werden kann, wenn ihr das lebt, wenn ihr das freisetzt, was Gott in euch hineinlegt? Deshalb sei du selbst. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du uns wunderbar und einzigartig gemacht hast. Hilf uns doch bitte, dass wir den Evangelisationsstil, den du in uns hineingelegt hast, erkennen, damit wir Menschen auf eine schöne, unaufgesetzte, natürliche Art und Weise mit dir bekannt machen können. Amen. Auf den Seiten 16 bis 19 in eurem Projektheft hilft euch, dieses Thema noch weiter zu vertiefen. Die Projekthefte gibt es noch draußen an dem Büchertisch. Ich kann Sie nur wärmstens empfehlen zur persönlichen Durcharbeitung oder Durcharbeitung am Donnerstag hier oder in euren Hauskreisen oder wie auch immer. Eine wirklich lohnende Sache. Da sind dann auch noch einmal diese ganzen Stile drin aufgeführt mit entsprechenden Bibelstellen und das, was dort alles zugehört. Und nächste Woche geht's in dieser Thematik weiter. Lobe den Herrn, meine Seele. Dieses Lied wollen wir jetzt gemeinsam singen. Und ich denke, man kann so ein wunderschönes Lied eigentlich nur im Stehen singen. Und dann stehen wir auch gleich zum Segen.